Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 366. Ohne Kabel wird es Licht. Tja, und das stimmt natürlich nicht. Das ist wie bei den Wireless-Ladestationen. Es geht halt nicht ohne Kabel, auch wenn die sich Wireless nennen. Aber ich komme gleich zu dem komischen Titel, ja. Im Test Drahtfree, das Home-System von IKEA. Und da habe ich mir auch mal den Stromverbrauch angeschaut. Überraschung. News gibt's auch diese Woche eine Menge und viel Zeit werden wir diesmal für die Community-Meldungen brauchen. Und die App der Woche, was allerliebst, ja. Ha. Nein, ich sag noch nichts. Ja, Drahtfree, das Home-System von IKEA, dessen Name ich mir über Wochen probiert habe einzuprägen. Ja, jetzt endlich scheint es geklappt zu haben. Lange habe ich gewartet und wollte mir auch deswegen verschiedene Systeme angucken und das Drahtfree konnte ich jetzt glücklicherweise mal testen. Ja. Und die Überlegung war, Philips Hue-System, Osram oder eins der weniger bekannten, Wemo und so weiter. Ja. Aber letztendlich bin ich neugierig gewesen auf das IKEA-System, weil es nicht nur sehr günstig ist, sondern auch verspricht, dass es ausbaufähig ist. Gerade vor ein paar Tagen hat IKEA angekündigt, dass die Google Assistant-Unterstützung demnächst kommt. Ja, also das wird kurzfristig erledigt werden, was auch kein Wunder ist, denn es basiert auf dem Zigbee-Standard, der eigentlich schon in Form von Philips Hue eben schon unterstützt wird. Also da wird nicht, sag ich mal, ein Hexenwerk erforderlich sein, damit es funktioniert mit dem Google Assistant und das ist schon mal nicht schlecht. Des Weiteren wurden angekündigt weitere Home-Control-Geräte, wie zum Beispiel eben Steckdosen oder ähnliches. Man hat in dieser Vision auch Ventilatoren eingebaut. Bewegungsmelder gibt es auch schon, um auch die einzelnen Lampen durch Bewegung einzuschalten. Insgesamt macht das natürlich Lust, das Ganze mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Ja, und dann die Lampen sind, gibt es in zwei Ausführungen erstmal, muss ich sagen. Für 19,99 gibt es eine Lampe, die ein Weißspektrum hat. Drei Stufen kann man die also einstellen. Weiß, so richtiges, helles Weiß. Ja, dann ein leicht warmweiß und ein fast schon wie Kerzenlicht warmweiß. Ja. Diese drei kann man auswählen, was eine sehr gute Lichtstimmung erzeugen kann. Leider keine RGB-Lampen, das ist ein riesen Nachteil natürlich gegenüber den Philips Hue-Systemen. Allerdings erwarten eigentlich alle, dass die RGB-Lampen nicht allzu lange auf sich warten lassen. Ja, offiziell hat da IKEA noch nichts gesagt. Ich hoffe, dass sie nicht solche Absprache mit Philips wieder schuld daran, aber alle erwarten jedenfalls, alle Experten erwarten, dass die RGB-Lampen bald kommen, die dazu passen. Ja, die andere Lampe kostet 9,99, die hat nur ein Warmweiß, also so das, was ungefähr die Mitte ist von diesem mit dem Spektrum. Ja, und die kostet, wie gesagt, 9,99, ist also recht günstig. Klar, die kann man natürlich nur an aussteuern, ja, und die Lichtstärke. Beide Lampen sind dimmbar und das kommt auch sehr dem Stromverbrauch entgegen, wo ich gleich nochmal dazu komme. Es gibt übrigens auch noch eine Lampe mit GU10 und eine Lampe, bei dem das Glas außenrum klarsichtig ist. Ja, also das heißt, normalerweise ist es so ein Milchglas außenrum, ja, damit sich das Licht ein bisschen besser verteilt. Und das ist also klar. Das heißt, das Licht ist etwas konzentrierter in der Mitte. Die Fernbedienung, die es da zu kaufen gibt. Ja, da gibt es auch verschiedene Sets, ja, dass es nicht so teuer wird. Die hat ein paar kleine Fallen, ja, das mache ich am besten bei der App-Vorstellung mit den Gruppen. Ansonsten ist es sehr, sehr schön gelungen, ja. Die hat mich total überrascht, denn das Problem ist, wenn man in ein Zimmer reinkommt, wo man jetzt häufig reinkommt, dann empfiehlt sich natürlich auch eine Fernbedienung zu nutzen, damit, wenn man mal sein Handy nicht griffbereit hat, dass man das auch schön steuern kann mit der Fernbedienung. Dann hat man das Problem, wenn man reinkommt, greift man ja genau an die Wand und schaltet dort das Licht an. Das heißt, dort sollte eigentlich die Fernbedienung sein. Aber wie es eben so Fernbedienungen an sich haben, die fliegen überall so rum. Ja. Aber IKEA hat sich da was ausgedacht, und zwar, man hat eine Halterung, die kann man kleben oder schrauben. Das kann man dann an dem Türrahmen befestigen oder eben an die Wand beim Lichtschalter schrauben. Achtung auf bei den Kabeln, ja. Und dort ist eine Magnethalterung. Und das ist eine Magnethalterung. Und dort kann man die Fernbedienung einfach reinhängen. Ja, also reinkleben oder ja, reintippen. Oder wie auch immer man das angeht. Und dann bleibt die hängen. Und zwar sehr sicher. Und geht man dann in das Zimmer, kann man das einfach abmachen und mitnehmen. Geht man raus, nimmt man das und tut es einfach wieder klack mit dem Magnet befestigen. Super. Ja, also einfacher geht's nicht. Ist einfach so dabei, wird kein großes Primborum drum gemacht. Ich war total überrascht, weil das war nämlich schon eine Überlegung. Mensch, das ist ja blöd. Total gut. Also, um zum Energieverbrauch zu kommen. Der Energieverbrauch ist recht gut. Das Gateway, das man dazu braucht, um diese Lampen auch mit dem Smartphone zu steuern, braucht nur 0,3 Watt. Das Gateway kann man sich übrigens auch sparen, wenn man sagt, nee, Smartphone-Steuerung brauche ich nicht. Ja. Aber man tut da wirklich was versäumen, weil die Smartphone-Steuerung ist recht gut gelungen, was ich auch gleich noch was sagen will. Lampen bis brauchen im Standby zwischen, so ist die Anzeige von meinem Stromprüfgerät, also Stromdurchgangsmessgerät, 0,0 bis 0,1 Watt. Natürlich 0,0 stimmt nicht, das hängt damit zusammen, dass eben der Messbereich bei 0,1 Watt im Prinzip anfängt. Ja. Was drunter ist, wird einfach nicht angezeigt. Also wenn da jetzt zum Beispiel ein Gerät 0,08 Watt hat, dann wird da eben entweder 0 angezeigt, wenn das schwankt, oder 1. Und das schwankt zwischen 0 und 0,1 Watt. Ja. Genauer kann es nun mal das Gerät eben nicht darstellen. Angeschaltet werden die Spitzenwerte dann nahezu erreicht. Angegeben sind die mit 12 Watt, die Spektrumlampe, die man also verstellen kann, die hat im mittleren Spektrum 11,3 Watt. Das hat übrigens keine Auswirkungen des Spektrum, welche Lichtintensität man da anstellt, beziehungsweise welche Farbe, ist also unabhängig davon. Die feste Lampe, ja, also die, wo man das Spektrum nicht ändern kann, die kommt tatsächlich auf 12,3 Watt maximal. Die geringste Stufe angeschaltet ist bei den Spektrumlampen, ja, tatsächlich auch zwischen 0,0 und 0,1. So sieht es aus. Ja. Und damit ist es sehr, sehr stromsparend. Ich weiß natürlich, wie gesagt, dass das nicht ganz stimmt. Das ist klar. Das kann man aber als Referenzwert durchaus nehmen. Ich habe nämlich eine alte LED-Lampe gehabt, die auch ebenfalls sehr, sehr sparsam war. Und die hatte 0,9, ja, in der niedrigsten Stufe. Ja. Und das ist dann doch schon ein Unterschied, egal was jetzt dann hier verbraucht wird, ja, ob, wie stark die Werte stimmen, beziehungsweise wie die dann abweichen, aber es ist auf jeden Fall deutlich weniger als eine herkömmliche Glühlampe, LED-Lampe, Und das ist schon mal sehr, sehr schön. Also für mich bringt das noch weitere Stromsparen mit sich, denn das ist normalerweise das, was ich benutze. Stufe 2 geht dann schon mit 1,1 Watt etwas höher. Die Stufe 3 2,1 Watt. Das sind also diese DIMM-Stufen, ja, die sind eben in verschiedenen Stufen. Stufe 4 3,7, dann 8,9 und 11,2. Ja, die beiden letzten Stufen sind sehr hoch und das merkt man auch, wenn man das Licht dann schaltet, die beiden letzten Stufen, die sind richtig stark dann. Bei der fest installierten Lampe ist es ebenfalls 0,0 bis 0,1 in der minimalsten Helligkeitsstufe, 0,5 in der zweiten, 1,2 in der dritten, dann 2,4, 4,3, 8,0 und 12,2 eben, beziehungsweise 12,3. Das alles heißt, die Stromverbrauchswerte sind ausgezeichnet. Ja, ausgezeichnet und auch die Standby-Werte vor allem überzeugen. Ja. Da muss ich schon den Hut ziehen, die haben wirklich da minimalster Stromverbrauch. Beim Gateway ist es übrigens auch ganz faszinierend. Da habe ich gedacht, da kommt so ein Wi-Fi-Gateway. Ja. Das unnötig den ganzen Tag hier mit was weiß ich, wie viel Stärke sendet. Ja. Aber nein, auch da hat sich IKEA Gedanken gemacht. Das mag zwar für Eigenheimbesitzer ein Problem geben, aber in der Regel ist es ja interessant, wenn man eben nicht so großes Areal hat. 10 Meter etwa beträgt die Reichweite des Gateways und entsprechend niedrig ist da eben auch der Stromverbrauch. 0,3 Watt ist wirklich extrem gut. Und es hat natürlich auch Sicherheitsbedenken, wenn nämlich dieses Gateway nicht weit die Funkwellen rauswirft, dann ist es auch nicht sichtbar. Beziehungsweise kann ich angegriffen werden von der Entfernung aus. Übrigens, Sicherheit wird da groß geschrieben. Das Gateway ist, wie gesagt, nicht erforderlich, wenn man das Smartphone nicht dazu benutzen möchte. Um die Lampen zu koppeln mit der Fernbedienung beispielsweise, klar, die braucht man natürlich mindestens dazu. Da muss man also 5 cm an die Lampe rangehen. Wenn man weiter entfernt ist, kann man die Lampe nicht koppeln. Auch das eine, wie ich finde, eine kluge Sicherheitsmaßnahme, so dass es nicht möglich ist, dass der Nachbar hier eine Lampe koppelt. Ja, selbst wenn der oben drüber wohnt und genau weiß, wo ist die Lampe angebracht unter der Decke, funktioniert nicht. Ist viel zu weit weg und da ist ja auch noch was dazwischen. Das reicht also absolut nicht von der Stärke her. Ja, die Smartphone-App, und da komme ich jetzt mal dazu, die hat es geschafft, das leicht zu bedienen. Diese wenigen Funktionen, kann man ja ruhig sagen. Ja. Die Lampen sind, nachdem sie über die Fernbedienung gekoppelt werden, so ist es tatsächlich. Also man koppelt die Fernbedienung mit der App und dann koppelt man die Lampen an die Fernbedienung. So, dann ist alles drin in einer Gruppe. Jetzt, wie gesagt, ist alles schön zu bedienen, an, aus, das Farbspektrum, der Dimmer wird mit einer schön deutlich sichtbaren Funktion und Bewegung hier hoch und runter gedreht, also über das ganze Display geht das, was besonders schön ist, da man dann sehr genau die Lampe einstellen kann. Und ja, dann haben wir eben das Problem mit den Gruppen. Also ich habe eben gesagt, man verbindet die Lampen, sagen wir an, man hat 3 Stück, dann verbindet man die mit den entsprechenden Lampen und dann ist das alles in einer Gruppe zusammen mit der Fernbedienung. So, und dann passiert Folgendes, man drückt auf an bei der Fernbedienung und dreimal dürft ihr raten, was passiert. Alle Lampen gehen an. Alle Lampen werden gedimmt und alle Lampen werden gleichmäßig auch im Farbspektrum geändert. Alles, was man mit der Fernbedienung macht, gilt für alle Lampen. Das ist natürlich nicht praktikabel. In den allermeisten Bedienungsszenarien ist es nicht praktikabel, weil man mehr als einen Raum hat und nur ganz selten mehr als eine Lampe. Ja, so ist es nun mal. Ja. Und da hat sich mir das Sinn nicht ganz so erschlossen, warum das nicht anders gelöst würde. Das wäre sicherlich technisch überhaupt kein Problem gewesen, aber gut. Entweder braucht man dann für diese Lampen jeweils eine Fernbedienung, ja, oder man muss eben auch die Fernbedienungsfunktion verzichten. Man hat ja sein Smartphone dazu, wo man ja die ganzen Lampen in der ganzen Wohnung auch steuern kann, auch einzeln. Aber man kann Gruppen anlegen, so dass man zum Beispiel sagen kann, okay, hier im Wohnzimmer habe ich zwei Lampen, ja, die sollen beide gesteuert werden von der Fernbedienung, ja. Wäre jetzt eigentlich nicht das, was wir vorstellen, aber nur mal gesagt, dann tut man die zwei Lampen in diese Gruppe, in der auch die Fernbedienung ist, und dann funktioniert es. Will man eine nicht drin haben, eine Lampe, nimmt man die in eine separate Gruppe, die keiner Fernbedienung zugeordnet ist, und dann wird diese Lampe auch nicht mit der Fernbedienung geschaltet. Ja, also es ist zwar, wenn man es rausgefunden hat, dann recht einfach zu handhaben mit den Gruppen. Allerdings gab es hier auch ein Aktualisierungsproblem, denn wenn man die Gruppen, also die Lampen von einer Gruppe in eine andere schiebt, gibt es erstmal eine Fehlermeldung und man sieht diese Lampe immer noch in der Gruppe. Nach einiger Zeit stellt man fest, das hat aber doch geklappt, die Gruppe gibt es tatsächlich jetzt und die Lampe ist in dieser Gruppe drin. Also, naja, muss man schon aufpassen, denke ich. Ja, ansonsten lief aber alles wunderbar mit dem Koppeln und mit der Bedienung. Jetzt funktioniert es auch alles recht gut. Ja. Wie gesagt, der Energieverbrauch zufrieden, durchdachtes Konzept für das Anbringen der Fernbedienung, das Gateway, super genial und super einfach. Übrigens habe ich ganz vergessen zu sagen, also ihr steckt das Gateway einfach per Kabel, per Ethernet-Kabel in euren Router, fertig. Und das Ding funktioniert. Ihr müsst nichts einrichten, ihr müsst nichts freigeben, es funktioniert einfach. So soll es sein. Ich habe ja so Angst gehabt, dass das Teil, dieses Gateway, sich selbst mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbindet. Das wäre eine Katastrophe gewesen, weil dann gibt es nämlich die ganzen Probleme, wo ich ständig habe hier, egal ob es ein Wi-Fi-Drucker ist oder ein Gameboy oder eine Wii oder sonst irgendwas. Die Sicherheitseinstellungen, die ein moderner Router hat, ja, sind eben meistens für diese Geräte dann nicht mehr geeignet. Auch mein Drucker kann zum Beispiel mit der Passwortchiffrierung von der Fritzbox nichts anfangen. Da müsste ich eine ganze Stufe die Sicherheitseinstellung runterschalten, sodass ich das alte Passwortverfahren von der Fritzbox nehme, damit der Drucker funktioniert. Das ist alles ein Riesenmist. Ich glaube, schlimmer ist nur noch Bluetooth. Und genau das haben die alles umgangen, ja, indem sie einfach gesagt haben, okay, normalerweise hat jeder Router einen Ausgang, ja, und dort stöpselt man es an und fertig. Und dann wird hier ein ganz kleines, schwaches, separates Wi-Fi-System, wenn man so will, installiert. Ich sage deswegen Wi-Fi-System, es ist eigentlich kein echtes Wi-Fi, ja, aber es arbeitet im Frequenzspektrum von Wi-Fi. Unter anderem. Ja. Und damit hat IKEA gezeigt, dass es geht, einfach eine Smart Home Beleuchtung zu installieren. Ohne großes Hickhack. Jetzt warten alle eben auf diese RGB-Lampen und auf weitere Erweiterungen, wie gesagt, Steckdosen, auch Geräte sollen kommen, da Ventilatoren und so weiter, das alles hat IKEA schon angekündigt. Nur eben die RGB-Lampen, die sind noch nicht angekündigt und das wundert mich dann doch. Tja. Also Daumen hoch für Drahtfree, das Home System von IKEA. Demnächst, wie gesagt, auch mit dem Google Assistant und Google Home steuerbar. Jetzt komme ich mal zu den News. Nanu Allo nun fürs Gewerbliche. Unglaublich. Google hat bekannt gegeben oder schon freigeschaltet für Businesskunden, dass die Nachrichten jetzt auch per Allo schicken können. Normalerweise ist ja Allo rein für Consumer gedacht, nicht für Businesskunden. Deswegen war bisher auch Allo nicht in dem Business, in den Business-Paketen, in den Business-Suites mit drin. Ja, und das hat sich jetzt eben geändert. Interessant auch, der Business-Eigner, ja, der kann entscheiden, ob er das Ganze, die ganzen Texte über SMS rausschickt oder über Allo. Genau. Damit macht Allo sich noch ein zweites Standbein, was gar nicht so ohne Bedeutung ist, denn wenn Google das Allo jetzt aufnimmt, dann bedeutet das auch, dass in Verträgen sozusagen, in den ja sich daraus resultierenden Nutzungsverträgen auch Allo mit eingeschlossen ist und dass sie dann dieselbe Gegebenheit haben wie bei Hangouts. Google, da bin ich überzeugt davon, würde Hangouts gerne abschalten, aber das geht nicht. Denn die Businesskunden haben Hangouts mitgebucht. Dann kann man das nicht einfach rausnehmen, weil dann nämlich die ganzen Verträge ungültig wären und die Firmen könnten theoretisch alles sofort kündigen und eventuell sogar noch Schadenersatz verlangen. Ja, so ist das. Mit zahlenden Kunden kann man nicht ganz so umgehen, so rabiat. Ja. Und deswegen ist das hier ein großer Schritt, denn das Gleiche gilt nun auch für Allo. Also Google kann jetzt nicht mehr einfach Allo abschalten, weil dann nämlich die Businesskunden hier in eine Position reinkämen, wo sie sagen können, okay, dann sind unsere Verträge hinfällig, fertig. Ja. Und ob die das dann nutzen oder nicht, spielt keine Rolle. Das könnten viele Firmen dann auch nutzen als, ja, als Einstieg zum Ausstieg sozusagen. Ne? Nun gut, habe ich heute Hangouts gesagt, ne? Ich habe Hangouts gesagt, gell? dank VPN, ja, konnte ich übrigens die Podcast-Funktion in Google Play mal ausprobieren, ja. Ich habe mal, normalerweise nehme ich ja dieses VPN-System nur für zu surfen an öffentlichen Hotspots. Aber ich habe gedacht, Mensch, ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Und habe das VPN genutzt, bin in Google Play Music reingegangen und habe dann in den Settings, müsst ihr auf Refresh, also aktualisieren drücken, und dann kriegt ihr den neuen Menüpunkt Podcasts angezeigt. Ja, da bin ich gleich mal reingegangen, ja, habe nach zwei Podcasts gesucht, die ich höre. Zum Beispiel ist es eine Star Talk Radio, war auch super, war auch gleich drin, super. Ja, subscribe, und dann gucke ich mir mal an, was gibt's denn da für Funktionen. Und Leute, also das ist ja wohl ein Scherz. Sharing, also die den Link sharen, subscriben, unsubscribe, ja, und das war's. Ja, wie, schneller abspielen, doppelte Geschwindigkeit, nein, nix. Ich bin entsetzt, es ist wirklich, das ist eigentlich so, wie wenn ihr die Datei auf euren Smartphone macht und dort dann abspielt, ja. Was noch vorhanden ist, glaube ich zumindest, bin ganz sicher, merkt, dass sich die Position nach einer Zeit lang, wo man aufgehört hat zu hören, bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich habe 15 Sekunden gehört und gehe da nochmal drauf und dann fängt er wieder von vorne an. Aber ich denke, das war einfach nur zu kurz, die 15 Sekunden. Ansonsten wäre das Ganze absolut sinnlos und unbrauchbar. Es ist aber auch so eine Sache, wo ich sage, okay, deswegen habe ich mich die ganze Zeit aufgeregt. Also die Podcast-Funktion in Google Play ist definitiv des Jammerns nicht wert. Jeder kostenlose Podcast-Client, den ihr findet, ist besser. Jeder ist besser als die Podcast-Funktion in Google Play Music. Der einzige Vorteil, den ich mir dann noch vorstellen kann, ist, dass man eben gar keinen zusätzlichen Player braucht, sondern das über Google Play eben machen kann, dass der sowieso drauf ist bei allen lizenzierten Android-Smartphones. Also ansonsten, also Pocket Cast ist dagegen wie die reinste Offenbarung. Ja, und es ist absolut sinnlos. Ich werde diese Funktion auch nicht nutzen, ja, obwohl ich sie jetzt da drin habe, denn Pocket Cast ist so viel besser. Ich weiß gar nicht, wo ich da überhaupt anfangen soll. Also schon allein schon vom Design her perfekt abgestimmt für Podcasts eben. Ja. Und nicht wie das beim Google Play ist. Ah. Also, ja, so seht ihr, so kann das sein. Vielleicht hat ja auch Google einfach Angst, sich außerhalb der USA sich zu blamieren, oder die haben schon in den USA genug Feedback bekommen, wo die sagen, Leute, was habt ihr hier da gemacht? Das ist ja absoluter Müll, das ist ja überhaupt nichts zu gebrauchen. Das ist eine reine Alibi-Funktion, dass das jetzt auch Podcast kann. Und dann haben die gesagt, okay, also dann brauchen wir das erst gar nicht weiter zu entwickeln, weil anscheinend wird auch dem Projekt da wenig Priorität eingeräumt. Schon würde das vielleicht mal vorangehen. Übrigens, Pocket Casts habt ihr eigentlich mitbekommen. Ich habe mal wieder bei Pocket Casts gesucht. Ja, Pocket Casts, diese schöne App, die wirklich sehr, sehr gut gelungen ist und dann bis heute meine absolute Lieblings-Podcast-App geblieben ist. Die hat den Uncast aus der Suche genommen. Ja, wenn ihr oben Uncast eingibt, findet ihr den Uncast nicht mehr. Das ist kurios. Ja? Ich habe mal einen Link hier gepostet. Schreibt doch mal den guten Entwicklern, dass sie den Uncast wieder reinnehmen sollen. Ja? Vielleicht auch noch die Rios Wochensicht dazu. Ich habe zwar mal eine Anfrage gestellt, klar, die ist am Laufen, es wird halt noch eine Zeit lang dauern, bis die sich da melden, die haben ja auch noch andere Sachen zu tun, es schreiben wir gleich dazu, dass sie sich eventuell nicht melden, aber wenn man hier ein bisschen Druck macht, ist das nie verkehrt, also wenn ihr den Uncast wieder bei Pocket Casts in der App haben wollt, so dass auch andere Leute mal den Uncast finden könnten, ja, weil sind wir mal ehrlich, das Copy and Paste mit URLs, das machen die meisten eh nicht. Ja. Die suchen sich dann, die geben da vielleicht Android ein und oder haben vielleicht mal was vom Uncast gehört, irgendwo gelesen, und dann geben die dort Uncast ein. Wenn der nicht auftaucht, dann war's das. Ja, sind wir ganz ehrlich. Ja, und wenn ihr das dann unterstützen wollt, dass die auch den Uncast mal finden, dann klickt einfach auf den Link. Da kommt ihr zum Formular und dort könnt ihr gerade kurz den Entwicklern das mitteilen, dass ihr den Scanner in dem Directory vielleicht sehen wollt. Ja, Hoffnung oder Chaos, Google und Philips kommen jetzt ins Bluetooth-Direktorium. Da war ich noch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll, weil Philips an sich ist schon ziemlich chaotisch, was das anbetrifft. Naja, und Google, so fühlt sich das zumindest an, hat es mit Bluetooth auch nicht ganz so. Ja. Vielleicht hängt es ja aber auch da dran, weil die bisher eben Bluetooth nicht so mitgestalten konnten, sprich die Standards festlegen konnten, ja. Unternehmen wie Apple, Ericsson, ja, und so, die sind da schon länger drin. Intel ist mit dabei, Microsoft, ja, Nokia, Toshiba, aber eben bisher nicht Google und Philips, und die sind jetzt dazugekommen. Das ist immerhin schon mal ein Fortschritt, könnte man meinen. Ich hoffe, die machen das nicht war das nicht kaputt hier, ne? Damit. Naja. Tja, ihr könnt den Pixel 2, wenn es rauskommt, ja, und da kommen wir jetzt mal wieder zur Kategorie Gerüchte. Ja, könnt ihr lieb drücken, ja, könnt ihr lieb haben. Wenn ihr nämlich an den Seiten vorsichtig drückt, ja, dann werden Funktionen ausführbar sein. Das hat nämlich einen Sensor ähnlich wie das HTC U11. Wenn ihr also an den Rändern drückt, dann wird da eine Funktion ausgeführt. Ich weiß gar nicht, was es beim HTC U11 wird die Kamera gestartet. Ja. Oder man kann eine Taschenlampe-Funktion aktivieren oder jede beliebige App starten. Ja. Ich hoffe, dass da auch den Benutzern beim Pixel 2 also übrig gelassen wird, sich hier die Funktion auszusuchen. Ja. Und natürlich, vor allem wäre es schön, wenn auch damit der Assistant gestartet werden könnte. Das wäre auch nicht schlecht. Aber dafür hat man ja normalerweise sein Passwort. Moment, Passwort? Bleib mal lieber bei Passwort. Schon kriegen wir das noch durcheinander. Gut, ja, beim Pixel 2 gab es noch mehr Gerüchte. Leak oder Fake, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind Bilder aufgetaucht, die von vielen Redaktionen als echt eingestuft werden. Bilder vom Pixel 2. Und zwar, ja, wie erwartet, sind also die Ränder wesentlich kleiner ausgefallen. Wenn die Bilder eben stimmen, dann leider nicht komplett, wie es jetzt einige Firmen machen mit ihren Geräten, ja, wo also quasi der ganze Display tatsächlich, das ganze Display wirklich das Display ist, beziehungsweise das ganze Smartphone das Display ist und oben sogar die Kamera in der Mitte der Statuszeile ist. Nein, leider nicht, sondern es gibt da oben schon noch einen Rand und unten einen Rand. Aber halt deutlich geringer, aber man kann nicht von einem bezellosen Telefon sprechen, bei weitem nicht. Also selbst das S8 hat weniger Rand als das, was man hier auf den angeblichen Bildern vom Pixel 2 sehen kann. Also wenn ihr euch darauf versteift habt, dann wird es euch, braucht ihr da nicht drauf zu warten, denn das wird schon ein normales Smartphone sein, nur halt die Ränder sind etwas kleiner als die Ränder vom XL. Was natürlich auch wieder die Frage nach der Größe auf den Plan bringt. Wenn das Gerät, wie es eben heißt, 6 Zoll groß ist, dann wird das größer sein als das Samsung S8. Definitiv. Auch wenn das da so in ungefähr dem gleichen Display, der gleichen Displaygröße ist, weil eben das S8 wesentlich weniger Rahmen hat als das Pixel. Das Pixel 2. So. Tja, da muss man also mal abwarten. Es sieht zwar schön aus, aber ich hoffe, dass die Bilder dann doch nicht stimmen, aber ich glaube, wenn so viele Redaktionen das als echt einstufen, dann muss ich sagen, wird es wohl echt sein. Schade. Ja, auch andere Gerüchte gibt es noch. Und zwar von LG. Das V30 soll jetzt auf den Markt bald kommen. Und auch da sind Bilder aufgetaucht. Ja, aber hier ist auch natürlich ein großes Fragezeichen zu setzen. Das Gerät selbst soll dann ebenfalls so in der Größe vom S8 etwa sein, ja, zumindest vom Display her. 6 Zoll also in etwa. Und ja, mehr weiß man nicht. 18:9 Screen soll es sein. Ja, und soll auch einen 3,5 mm Klinkensteckereingang haben für Kopfhörer. Yay! Aber mehr weiß man nicht, da müssen wir mal abwarten. Im August soll es ja noch vor der Eröffnung der IFA in Berlin dann eben vorgestellt werden. Google Home, ja, hat jetzt das, was man eh vorausgesetzt hat. Die Nachricht der Woche war, Google Home hat jetzt, kann jetzt auch Musik abspielen, die man hochgeladen hat zu Google Play Music. Das war mir nicht bewusst, dass das nicht ging. Also das war einfach eine Funktion, die hätte ich jetzt einfach so vorausgesetzt und es wäre auch undenkbar gewesen. Schließlich ist Google Play Music ist integraler Bestandteil, die Möglichkeit, 50.000 Tracks kostenlos hochzuladen, um sich das dann via Cloud überall anzuhören. Und warum die ganze Zeit ausgeschlossen waren, ist mir unbegreiflich. Natürlich muss das eine Funktion sein, die vorhanden ist. Und deswegen, ja, ist jetzt das, was man eigentlich, was jeder normal denkende Mensch eigentlich sowieso schon vorausgesetzt hat, ist also jetzt auch möglich bei Google Home. Also, ich bin zu spät, mich darüber aufzuregen. Ich bin jetzt nur baff, dass die wirklich gewagt haben, das vorher nicht so zu machen. Also, so mit Logik, Konsumentenlogik oder Benutzerlogik, da haben es die Ingenieure nicht so bei Google. Ne? Das ist noch nicht ganz so okay. Die Rollenspieler dürfen sich freuen, das Mobile Humble Bundle von Chemco, ja, ist da. Chemco und Hyper Deathbox, die haben etliche geniale Rollenspiele gemacht auf Android Smartphones, und Humble Bundle hat da jetzt wieder ein super Angebot. Es gibt drei Games, die Namen könnt ihr selbst rausruhen, ich hab's ja verlinkt. Drei Games für $1 oder mehr, das könnt ihr selbst entscheiden. Ja, also $1 ist quasi der Mindestbetrag. Und ansonsten könnt ihr selbst frei entscheiden, was ihr gebt. Gibt ihr mehr als momentan 4,22 €, bekommt ihr auch drei weitere Games. Die lohnen sich auch. Vor allem das Quistareno Premium finde ich sehr, sehr schön. Ja. Und wenn ihr mehr als 4,38 € im Moment zahlt, die Preise können sich noch ändern, also wartet nicht zu lange, die können nur noch hochgehen. Ja. Dann bekommt ihr auch noch Placing Souls, Accolade, Spectral Souls und Legna Tactica. Ja. Übrigens für alle, auch wenn ihr das nicht kauft, ihr müsst nur den Newsletter abonnieren. Ich glaube, nein, noch nicht mal das. Ihr könnt es sogar verweigern und einfach nur eure E-Mail-Adresse angeben. Dann kriegt ihr kostenlos Wallpapers und Soundtracks geschickt. Ja, für, ich glaube, 7 Spiele von diesem Bundle. Ja, und das ist doch mal eine Riesensache, oder? Irre. Puh. Also, am Bundle nix wie hin, ein paar Euro bieten und schon bekommt ihr jede Menge Roleplay-Games dafür. Viele Stunden Party. So, kommen wir jetzt zu den Community-Geschichten. Und zwar, da wäre zweimal heute sogar das Sony MDR-1000X. Also zuerst mal hat der Fernand geschrieben, Moment, wo ist es? Jetzt ist hier gar nicht der Vornamen zu sehen. Also der S.Sturm, ja, hat geschrieben, rate mal, mit welchem Kopfhörer ich gerade deine Sendung höre. Nutze sie allerdings nur zu Hause bzw. auf deinem Balkon. Finde den Ton und das NC auch genial. Ja, das Noise Cancellation ist einfach sehr, sehr cool. Und er schreibt auch weiter, mein Balkon geht zu einer stark befahrenen Straße raus. Mit den Kopfhörern höre ich auch nur noch ein leises Säuseln. Herrlich. Würdest du das Teil denn auch unterwegs tragen? Ich habe jemand mit diesem Kopfhörer mal gesehen, aber mir persönlich sind sie für unterwegs einfach zu ausladen. Da fällt man ja auf wie ein bunter Hund. Also ich meine, ich würde dich schon unterwegs anziehen. Also auffallen mehr, als ich eh schon auffall, kann ich nicht. Also wenn euch einer entgegenkommt, ja, also jemand Unbedarftem, ja, mit Pokémon-Shirt, Handy in der Hand, Powerbank mit jedem Mengen Kabel dran und das Ganze in den Rucksack gehend, ja, und dann sind eben besorgniserregende Blicke und auch schon mal ein paar, schnell weg hier Bewegungen zu sehen, ja. Also von daher wird der Kopfhörer wahrscheinlich überhaupt gar nicht auffallen an mir. Aber es ist einfach zu groß für da komfortabel den Kopfhörer unterwegs zu verstauen. Ja, man hat das schöne Etui, dann kann es reinmachen, aber das bringt ja nicht viel, wenn der Rucksack hinten drin ist und da habe ich das Etui in der Hand. Nee, ich habe da In-Ears, ja, und die nehme ich dann raus und stopfe sie in die Hosentasche und fertig. Ja, dann brauche ich da nicht groß rumzutüfteln. Ja, dann der Fernand jetzt, genau, schreibt dann zum Zweiten, hast du den Kopfhörer mit einem Desktop-PC probiert? Welche Bluetooth-Lösung nutzt du und welche Treiber, speziell im Hinblick auch auf auch Support, AptX und Konfigurationseinheit, Vielfalt, mangelt es sehr am PC. Hast du übrigens auch den Teufel Mute BT probiert oder in Betracht gezogen? Ich fange mal mit dem letzten an, den Teufel Mute BT, den hatte ich sogar als erste Wahl eine ganze Zeit lang gehandelt, ja. Nicht zuletzt über deine positiven Äußerungen, die du schon mal gemacht hast, und hast du auch getestet, den Teufel Mute BT, und deswegen war der auch bei mir sehr weit vorne. Bis ich eben auf das gekommen bin, was mir am allerwichtigsten ist, nämlich die Noise Cancellation. Und da war der Bose eben bei allen Tests, die ich gelesen habe, besser. Also allen Vergleichstests besser. Der Sound da ist wirklich etwas, also beim Teufel, da bin ich überzeugt davon, der ist über alle Kritik erhaben. Das haben auch die Tester fast alle geschrieben. Der Sound ist phänomenal gut. Also das wäre nicht das Thema gewesen. Nur die Noise Cancellation. Und dann, kurz bevor ich den Bose bestellen wollte, ja, habe ich dann tatsächlich noch, oder bin ich noch auf diesen 1000X aufmerksam gemacht, der einzige Kopfhörer auf dem Markt, der ein besseres Noise Cancellation hat. Und dann war die Entscheidung für mich natürlich gefallen, weil es mir halt überhaupt nicht um Sound geht, ehrlich gesagt, sondern nur um das Noise Cancellation. Die meiste Zeit gucke ich damit fern, ja. Hör daheim Musik über das Smartphone, ja. Und jetzt komme ich mal zu dem ersten Teil der Frage. Am Computer nutze ich überhaupt kein Bluetooth für Musik zu hören, weil dafür habe ich ja das Handy. Ich bin also ich habe mich schon von den Fesseln des Computers vollends befreit. Ich sehe da keinen Grund, warum ich nicht Play Music auf dem Handy starten sollte, stattdessen Play Music auf dem Computer starten soll und da den Bluetooth-Kopfhörer anschließen oder koppeln. Das ist mir alles zu umständlich, weil ich dann noch mehr Geräte habe, was ja übrigens auch mit dem 1000X so nicht funktioniert. Das heißt, ich muss dann wieder umswitchen. Ja. Also das ist etwas, das mache ich nicht. Dann, wenn, und habe ich ja auch gemacht zum Test auch, ja, weil ich ja mit mehreren Geräten testen wollte, über ein Klinkensteckerkabel kann man den Sony ja betreiben, sogar ohne, dass der Akku geladen ist. Von daher ist es eh die bessere Wahl. Und ja, dann klappt's. Ja, das mit dem AptX, tja, da habe ich auch noch einen Fehler drin gehabt. Das ist offenbar gar keinem aufgefallen. Ich habe nämlich behauptet, dass auf Android 7 bereits AptX funktionieren würde. Das stimmt aber nicht. Ja, das habe ich in Erfahrung gebracht. AptX wird erst implementiert ab Android 8. Ja, also nicht so, wie ich gedacht habe, dass nur LDAC ab Android 8 drin ist und AptX bereits jetzt schon vorhanden ist, weil ich das auch so übrigens bei etlichen Aussagen auch gelesen habe, dass es genau der Grund ist, warum es AptX überhaupt gibt, damit es auch bei Android hochqualitativer Sound gibt. Nein, das ist aber falsch, das kann gar nicht sein, weil es offiziell diesen Treiber erst ab Android 8 gibt. Wie man und ob das möglich ist, bei Android 7 das auch hinzukriegen, weiß ich nicht. Am PC habe ich gleich erst gar nicht geguckt danach. Ja, ich als Linux-Nutzer kann froh sein, wenn überhaupt Bluetooth ganz normal funktioniert. Ja, und das tut's mit KDE ganz gut. Ja, aber von AptX oder so, da kann ich nur träumen. Ja, und brauche ich aber auch nicht, wie gesagt. Trotzdem war die Soundqualität am Smartphone extrem gut. Ich bin überrascht, war ehrlich gesagt, dass, dass da kein AptX drauf sein soll, kann ich gar nicht verstehen. Aber gut, wenn es denn dann so ist, dann ja, wird es wohl schon stimmen, wenn das heißt, dass es nicht zu den Spezifikationen von Android 7.0 gehört. Okay. Von der Soundqualität her war es jedenfalls sehr gut. Und ich konnte auch deutliche Unterschiede hören zwischen beispielsweise günstigeren Kopfhörern. Ja. Und von daher denke ich, war das schon in Ordnung. Ich hatte allerdings auch hier am Android-Gerät natürlich auch mit dem Klinkenstecker probiert. Das mache ich grundsätzlich bei Soundtests. Allerdings war ich ja der Meinung, dass das Bluetooth da eine bessere Soundqualität hat durch das AptX. Wie gut, dass ich immer beides teste. Gut, war immer perfekt, ob mit Bluetooth oder ohne Bluetooth, mehr als man in der Praxis braucht. Jo, dann gibt's noch was ebenfalls vom Fernand. Es ging da um Desktop-Client von Messaging-Systemen. Da schreibt der Fernand, woher weißt du, wie viele Leute sich ein Desktop-Client wünschen für Messaging-Systeme wie Allo und das nur sehr wenige sind? Hast du das mal recherchiert? Für WhatsApp hat sich das anscheinend gelohnt. Dann irgendwie so ein Werbung-Marketing-Spruch von WhatsApp. Siehe auch und dann eben ein Artikel-Link, das könnt ihr auch in den Kommentaren sehen. Ja, ich habe mir da schon lange Zeit drüber Gedanken gemacht und gut, es dürfte ja nicht entgangen sein, dass eigentlich alle Firmen sagen, dass der Desktop an Bedeutung verliert. Ganz aktuell, übrigens habe ich auch noch heute rausgesucht, ja, ein Artikel, in dem hervorgeht, dass der PC-Markt extrem schrumpft. Das 11. Mal in Folge werden weniger PCs umgesetzt. Das 11. Mal in Folge. Ja. Und jetzt das letzte Mal alleine. Ja, also gegenüber dem Vorjahr 4,3% weniger. 4,3% weniger. Weniger in einer Branche, in der man mindestens so und so viel Prozent pro Jahr mehr haben muss. Musste. Seit 11 Jahren geht es zurück. Also daraus jetzt zu schließen, dass der Desktop-Client immer noch wichtiger ist als ein mobiler Client, das kann ich jetzt beim besten Willen nicht mehr tun. Ja. Das ist auch das, was alle anderen Firmen sagen. Egal ob Apple, egal ob Google, die haben auch die Zahlen. Google hat alle Zahlen. Google weiß alles. Ja, Google sieht, wer kommt auf der Suche heutzutage vom Desktop und wer kommt auf die Suche vom Mobile Phone und das auch trotz den vielen Businesskunden bei Google. Ja, und die haben die Zahlen und die sagen ganz eindeutig, dass die Relevanz vom Desktop immer weiter schwindet und sich deswegen ja auch auf Mobile First gestützt haben. Ja, was übrigens auch schon wieder laut Google veraltet ist, AI First. Ja, also wir sind hier in anderen Zeiten und das zeigt auch der Artikel, den du verlinkt hast, lieber Fernand, der ist von 2015. Das ist einfach eine ganze Welt dazwischen. Das sind 2 Jahre, die dazwischen liegen. In den letzten 2 Jahren hat sich die Desktop-Landschaft massiv geändert. Ja, ich kann es auch noch aus persönlicher Erfahrung sagen. Alle Leute, die ich kenne, die keine speziellen Computerfreaks sind oder im Computerbereich arbeiten, ja, haben keinen PC mehr. Nutzen den nicht mehr, steht in der Ecke, wird nicht mehr angeschaltet, es geht alles nur noch über Tablet und Smartphone. Surfen, alles. Ja. Und auch an mir merke ich das übrigens, ich bin ja ausgesprochener Computerfan, ja, aber ich mache auch hier, warum, ich komme gar nicht auf die Idee, am Computer zu chatten. Wieso? Warum? Nachrichten, Kommunikation ist bei mir schon immer das Telefon gewesen. Jetzt habe ich das Telefon mit Messaging, mit Chat-System in der Hand. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Desktop ist tot, ist eigentlich schon gar nicht mehr richtig, der Spruch. Ja, denn für den Massenmarkt, und davon reden wir ja letztendlich heutzutage, ja, für den Massenmarkt wäre der niemals lebendig. Niemals. Heute haben so viele Menschen ein Smartphone mit Messaging, die noch nicht mal einen Computer hatten. Die hatten nie einen Computer, die werden nie einen Computer haben, aber die haben ein Smartphone mit von mir aus WhatsApp, mit Facebook Messenger, mit Ello oder mit Hangouts oder mit sonst irgendwas drauf, mit einer Messaging-App, ja, aber nicht am Computer mehr. Wir reden von dem Massenmarkt. Und Massenmarkt war erst möglich durch das Smartphone. Da braucht man gar nicht zu überlegen. Innerhalb von kurzer Zeit hat das Smartphone da alles weggehauen. Das ist der beste Beweis dafür. Und sogar noch die Leute, die am Computer gearbeitet haben, sind oft umgestiegen auf ein Smartphone. Nur noch eigentlich die Leute, die am Computer einen Desktop-Client brauchen zum Chatten, sind eigentlich nur die Leute, die sowieso eben großen Teil vom Tag am Computer arbeiten. Der Desktop war niemals im Massenmarkt und er wird niemals im Massenmarkt sein. Denn der Massenmarkt ist nicht diese paar Prozent Computerbenutzer, sondern das sind einfach von der gesamten Bevölkerung her einen großen Anteil. Da hat selbst das Smartphone manchmal noch Schwierigkeiten. Ja, es gibt immer noch Leute, die haben noch nicht mal ein Smartphone, wie du selbst gesagt hast, wegen den SMS. Gut, dann komme ich jetzt zur App der Woche. Ein wunderschönes Spiel. If My Heart Had Wings. Ist das nicht ein schöner Titel? Wenn mein Herz Flügel hätte. Und vielleicht könnt ihr das am Titel schon erahnen. Das ist eine japanische Light Novel, umgesetzt als Computerspiel. Ja. Und natürlich im Anime-Stil, ganz klar. Wunderschöner Sound, den ich euch leider nicht vorführen kann. Ganz toll gezeichnete Grafiken, ja. Tolle Bilder, irre. Und ihr habt da also quasi die Möglichkeit, ja, diese Story interaktiv durchzuspielen, Entscheidungen zu treffen und so weiter und so weiter. Ja. Das macht mehr Spaß, als es sich zuerst mal anhört. Natürlich, klar, wichtig ist, dieses Spiel ist auch in Englisch verfügbar. Obwohl es ein ausgesprochenes japanisches Spiel ist. Ja, also diese Art von Spiele sind in Japan der absolute Hype. Ja. Und dass das jetzt in Englisch umgesetzt wurde und dass man das eben auch so spielen kann, auch ohne dass man Japanisch paukt, ja, ist schon eine tolle Sache. Ja. Endlich mal in dieser Art so eine Geschichte, ja, das ist schon nicht schlecht. Ne? Das Ganze spielt in Kasegawa, das ist ein Vorort von Tokio in Japan. Ja? Und diese animierte Visual Novel, ja, bringt einen, ja, natürlich, wie es sich für so ein Spiel schon fast gehört, ja, an eine passionierte, jugendvoll und voll mit Träumen erfüllte Highschool Welt, ja, Geschichte, ja, in der die Aoi Minase, ja, zurückkehrt mit zerstörten Träumen, ja, in ihren Vorort da von Japan, die kleine Stadt, und dort zwischen Windmühlen trifft sie ein Mädchen, das an einen Rollstuhl gebunden ist, ja. Und die heißt Kotori Habane und ja, dann gibt es schöne, wie sagt man, symbolträchtige Ereignisse, ja, und dann wird die Geschichte dort erzählt von diesem Mädchen, von dieser Aoi, die eben da zurückgekehrt ist und jetzt sich mit der harten Realität auseinandersetzen muss, ja. Und dann natürlich, wie es sich auch so gehört, ja, passiert natürlich klar was Ungewöhnliches und eine Geisterwolke, ja. Die kommt dann auf einmal mit dem Wind und fegt durch die Stadt Kaze Gawura und tja, dann seid ihr dran. Ja, absurd, sagt ihr die Story. Nein, ich würde sagen bizarr, so wie es für eine gute Anime-Visual Novel auch gehört. Und gerade deswegen macht es so viel Spaß, hier reinzugucken. Am besten kann man das mit den westlichen Spielen vergleichen, die jetzt auch auf PlayStation und so weiter hier Einzug halten, wo man auch ja mal begrenzte Auswahlmöglichkeiten hat und einfach die Story quasi erlebt. Ja, so ähnlich kann man das auch sehen, nur dass das eben hier in Japan schon sehr viele Jahre Tradition hat und eben auch riesen Spaß macht. Das Spiel ist free to play und früher musstet ihr alles freischalten lassen, allerdings hat mittlerweile der Entwickler alles freigegeben, man kann also kostenlos alle momentanen Szenarios lesen, ja. Und hat übrigens im Spiel auch noch eine schöne Galeriefunktion, wo man Trailer und auch Artwork sehen kann. Und da kommt auch immer mehr dazu, je nachdem, wie weit man in dem Spiel eben gekommen ist. Ja. Ob man es als Spiel bezeichnen kann, für alle weiß ich nicht. Es ist ein Spiel, wie gesagt, mit sehr eingeschränkten Auswahlmöglichkeiten, aber das macht nichts, das macht erst richtig Spaß, denn trotzdem wird die Geschichte erzählt, spannend erzählt, egal was für Auswahlmöglichkeiten man trifft, aber wie, das ist dann natürlich immer die Frage. Sehr schön gemacht alles, die Grafik ist top, ist wirklich super, also wer das gezeichnet hat, ist, verdient wirklich den höchsten Respekt, unfassbar. Davon muss es mal ein Anime geben, ja. Umgesetzt wurde das übrigens alle von der Firma Moe Novel, ja, wer im Anime-Bereich da unterwegs ist, weiß schon, was Moe heißt, ja. Und das kann man auch wirklich so unterschreiben, ja, also die Charaktere sind wirklich super süß und ganz, ganz toll und lebensfroh gezeichnet. Ja. Das ist die App der Woche, If My Heart Had Wings. Mhm. Jupp. Und damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, Community The Netcast auf YouTube. Da könnt ihr das posten. Die ganzen Links und Informationen, diesmal besonders wichtig, ja, vor allem wegen dem Pocketcast-Link, ja, und auch Mobile, Humble Bundle und so weiter und so weiter. Also lohnt sich diesmal reinzuschauen auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcasts.com. Ja, übrigens, die Rios Wochensicht wurde heute auch 10 Jahre alt. Ja, könnt ihr vielleicht mal einen Abstecher zur Rios Wochensicht machen. Ne? Und ja, im Prinzip war es das. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.